Neulich saß ich im Café neben einer älteren Dame, die ihren Freundinnen erzählte, sie habe eine künstliche Hüfte eingesetzt bekommen, wegen der Arbeit früher. Die Freundinnen nickten. Dass Arbeit kaputt macht, nehmen wir so hin. Muss ja. Was, dachte ich in dem Moment, wenn die Frau gesagt hätte, dass sie eine künstliche Hüfte braucht, weil sie Menschen vom Bett in den Rollstuhl und von dort auf die Toilette gehievt hat. Wenn es nicht einfach eine Arbeit gewesen wäre, sondern etwas Konkretes und damit Veränderbares, hätten die Freundinnen dann vielleicht darüber nachgedacht, wie man ihren Beruf menschenwürdiger gestalten könnte? Ob es nicht eine Hilfestellung für die Frau gegeben hätte? Ob es nicht mehr Personal gebraucht hätte? Indem man Arbeit sagt, lässt sich jede Ungerechtigkeit verschleiern. Wenn wir aber tatsächlich benennen, was wir tun, wenn wir arbeiten, würde das die Arbeitslosen aus ihrer zugewiesenen Rolle als Antithese, als Gegenteil befreien. Wenn wir die Vorstellung von Tun vom Begriff der Arbeit trennen, dann wäre Nichtarbeiten nicht mehr gleichbedeutend mit Nichtstun, sondern einer von vielen Zuständen, in denen Menschen sich befinden können.